Ich habe den Tag genossen, so wie die Nacht danach. Unvergessliche Stunden haben wir gemeinsam verbracht. Unendliche Gespräche über Gott und die Welt. Und dann diese Momente, wenn man den Atem anhält, weil wir uns berühren. Ich will dich spüren, hier und jetzt gehört uns beiden. Hier und jetzt werden wir uns lieben. Hier und jetzt, oh, die Erde bebt, doch wenn die Sonne aufgeht, ist alles zu spät. Wir hatten uns geschworen, es gibt kein Morgen, nur diesen Augenblick ohne Sorgen. Vergessen unseren Alltag, unsere Pflichten. Komm, nimm meine Hand, komm, lass uns flüchten. Denn wenn die Sonne aufgeht, ist alles zu spät. Hier und jetzt gehört uns beiden. Hier und jetzt werden wir uns lieben. Bis die Sonne aufgeht.